Und wieder hält die Menschheit den Atem zurück. Denn in dieser Stunde wird, getragen von den Wogen der Trauer der Sowjetvölker, getragen von der Trauer der brüderlichen befreiten Völker, getragen von der Trauer der guten, der ehrlichen Menschen auf dem ganzen Erdball, in dieser Stunde wird Josef Vissarionowitsch Stalin zur Ruhe getragen. Das Leid, das uns erfüllt und gefangen hält, es lebt erneut stärker auf und steigert sich zum körperlichen Schmerz. Der Freund, der Helfer, der Lehrmeister, der Vater, er geht von uns. Nun, Arbeiter, halte deine Maschine, damit sie ihren Lauf schneller wieder beginnen kann. Nun, Traktorist, nimm deine Hände vom Steuerrad, um dann neue Furchen zu ziehen. Nun, Konstrukteur, lege deinen Zirkel zur Seite, um ihn dann kühner zu gebrauchen. Wer Stalin liebte, wer ein menschliches Herz sein eigen nennt, der schäme sich jetzt seiner Tränen nicht. Das größte Herz unserer Epoche hat aufgehört zu schlagen. Wir wollen die Ruhe dieses Herzens auf seinem letzten Wege nicht stören. Wir wollen schweigen. Auferstanden aus Ruinen, so beginnt unsere deutsche Nationalhymne. Und wir erinnern uns in dieser Stunde, welchen entscheidenden Anteil Stalin hat, dass mit unserer Republik zum ersten Mal in der Geschichte unseres Volkes ein friedlicher, demokratischer Staat errichtet wurde. Er war es, der laut zu stehen der Sowjetunion Deutschland Hilfe hat geteilt werden lassen, zuerst in den Jahren von Weimar, dann in den Jahren der Schmach, in denen er stets unterschieden hat zwischen unserem Volk und den faschistischen Unterdrückern. Er war es, der uns nach dem Sieg der Sowjetarmee über den Faschismus bei der Hand nahm, uns wehen half und lehrte, Vertrauen zu haben in die eigene Kraft. Sein historisches Telegramm zur Gründung unserer Republik, die ideelle und materielle Unterstützung ohnegleichen, sein und seiner Staatsmänner beharrlicher Kampf um Deutschlands Einheit. Welch ein Freund, den von uns, welch ein Staatsmann, welch ein Mensch. Das sind die Gedanken der trauernden Menschen, deren Blicke hier auf die vertrauten Züge Stalins gerichtet sind, während der vierte Satz aus Tschaikowskis Sinfonie Nummer 6 ertönt.